Was gebietet uns das zweite Gebot? Das zweite Gebot gebietet uns, den heiligen Namen Gottes zu ehren und außer Eiden auch Gelübde zu halten. Der Name Gottes muss man ehren, seine Eide halten, einhalten, die man gerechtfertigterweise und so weiter abgelegt hat, wie wir es schon erklärt haben, und auch die Gelübde halten.